Kundgabe 4744. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.09.1949. Die Weisheit der Weisen will ich zunichte machen. Die Weisheit der Weisen will ich zunichte machen und den Verstand der Verständigen verwerfen und denen das rechte Wissen geben, die ohne irdisches Wissen sind, doch mir in Liebe zugetan, die an mich glauben. Und an diesem Wissen soll die Welt erkennen, dass eine Macht sich kundgibt, die sie verleugnen möchte. Die Weltweisen sollen stutzen, und ich nenne auch die Weltweise, die geistiges Wissen durch die Welt entgegengenommen haben, die sich verstandesmäßig jenes Wissen aneigneten, mich selbst aber nicht darum angegangen sind. Weltweise nenne ich auch die Vertreter meiner Lehre, die, obwohl sie diese vertreten, doch zu wenig gläubig sind, als dass sie jedes Wort von mir überzeugt vertreten können, und die darum auch nicht meines Geistes Wirken in sich zulassen. Das Wissen, das sie besitzen, wird sie nicht beseligen. Doch was ich austeile meinen Kindern, die mein Wort hören wollen, weil ihr Glaube ein lebendiger ist, das wird sie auch beglücken. Erkennen sie es doch als ein Gnadengeschenk, das meine Vaterliebe ihnen bietet. Wer vor der Welt weise erscheint, wer den Verstand sprechen lässt, der wird unwissend sein und bleiben und von mir nicht angesehen werden. Doch wo im Verborgenen ein Herz meine Gegenwart zulässt, dort wirke ich und trete sichtlich in Erscheinung, indem ich den Geist dessen erhelle, so dass er weise und verständig wird, dass er Aufschluss zu geben vermag über Dinge, die der Weltverstand und die Weltweisheit nicht ergründet. Und ich werde immer wirken im Verborgenen, wenngleich ich es dann füge, dass auch die Menschen Kenntnis nehmen können, die noch der Welt ihr Herz zuwenden. Denn diese will ich aufmerksam machen, dass sie die Weisheit nicht bei den Weltweisen suchen sollen, sondern dass sie ein schlichtes Gewand wählt, in dem sie auftritt, um Zugang zu finden zu den Menschen. Wo Prunk und Glanz ist, dort hält sich Weisheit nicht auf, denn sie ist göttlich. Sie geht von mir aus und sucht sich ein würdiges Gefäß aus, das geistig vorbereitet ist, jedoch keine irdischen Vorzüge benötigt, um von mir erwählt zu werden zu Trägern der Wahrheit. Die Weisheit der Weisen wird keinen Schlüssel zur Wahrheit finden. Der Verstand der Verständigen wird ihn nicht suchen, doch sie werden glauben, ihn zu besitzen. Der Schlüssel zur Weisheit aber ist und bleibt die Liebe, die im Herzen eines schlichten, unwissenden Menschen auflodern kann, zu hellster Glut und darum ein solches Herz die ewige Wahrheit anzieht, die sich nun als gegenwärtig im Herzen des Menschen hörbar äußert und ihn in die Wahrheit leitet. Und es wird der Mensch Gott erkennen, ihn lieben aus ganzem Herzen und ihm einen Altar errichten. Es wird der Mensch von der Fülle göttlicher Gabe abgeben an die Mitmenschen. Er wird tiefste Weisheit und hellstes Wissen vermitteln allen denen, die es annehmen wollen. Und so werden alle, die ihn anhören, weise sein, denn sie sind von Gott selbst gelehrt. Sie empfangen meine Predigt, und sie werden selig sein, schon auf Erden und dereinst im geistigen Reich. Amen.